Vor 2 Wochen postete eine Kommilitonin mir bei Facebook ein Video von Frau TV auf die Pinnwand. In diesem Video war ohne mein Wissen ein Instagram-Foto von mir verwendet worden. Zu sehen sind die mit Musik untermalten Fotos von Frauen und eingeblendete Textfragmente. Das Video geht so: Sommerzeit, Körperzeit. Bei dieser Hitze lautet die Devise: Je weniger Stoff auf der Haut, desto besser. Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend bei Frauen zu einem neuen Accessoire: Achselhaare. Sie sind nicht mehr eklig, unhygienisch und hässlich, sondern stehen für weibliches Selbstbewusstsein und Empowerment. Bei diesem Wort ist mein Bild zu sehen, mein Instagram-Account ist verlinkt. Immer mehr Frauen lassen ihre Achselhaare wachsen. Sie fotografieren sich selbst mit gehobenen Armen und posten die Bilder in den sozialen Netzwerken. Sie markieren damit ihre Unabhängigkeit von stereotypen Schönheitsidealen. Sie zeigen ihre Freiheit, Individualität, ihren Mut und auch ihre Sinnlichkeit. Nike Women zeigt auf seinem Instagram-Account ganz selbstverständlich ein Model mit Achselhaaren. Die Community versteht das Bild als Provokation. Die Kommentare unter dem Post explodieren. Wie Sie sehen, sehe ich heute nicht mehr aus wie auf diesem Foto. Der Grund hierfür ist, dass ich mir ein Achselhaartoupee angefertigt habe. Das ist wirklich super duper praktisch, denn so ist es noch viel leichter, meine Achselhaare als Accessoire zu tragen. Ich demonstriere das mal. So, hier trage ich den Hautkleber auf, dann andrücken. Et voilà, wie angewachsen. Wie Sie nun feststellen, trage ich auch auf der anderen Seite bereits das Toupet. Sehen Sie, so leicht lässt es sich entfernen. Ratsch! Ich lasse es mal herumgehen, damit Sie es aus der Nähe betrachten können. Hier bitte sehr. Ich finde es ja sehr gut, dass die MacherInnen des Videos darauf hingewiesen haben, dass Achselhaare bei Frauen bisher eklig, unhygienisch und hässlich waren. Sonst hätten die KonsumentInnen womöglich noch vergessen, wie sie bis kurz vor dem Video über Achselhaare bei Frauen gedacht haben sollten. Aber was sagen denn eigentlich die Leute, die das Video gesehen haben? Lassen wir sie mal zu Wort kommen. Jenny schreibt: Das ist höchstens ein Zeichen von Faulheit oder einem kaputten Rasierer. Hashtag Antibusch. Oh Jenny, Jenny, Jenny. Hast du denn nicht verstanden, dass das Video eine genau gegenteilige Meinung erreichen wollte? Was schreibt denn Beate? Ich denke, dass ein gepflegtes Äußeres sehr wichtig ist und Achselhaare, die unterm Shirt oder Kleid sichtbar sind, gerade jetzt im Sommer, tragen nicht dazu bei. Dann kann man gleich einen Damenbart wachsen lassen, unrasierte Beine zeigen, einen Haaransatz haben etc. Für mich keine Option. Lieber eine halbe Stunde länger im Bad, dafür aber gepflegt. Wenn jemand aber meint, mit Achselhaaren unterwegs sein zu wollen, dann bitte. Mit Selbstbewusstsein hat das sicher nichts zu tun. Haha. Vielen Dank, Beate. Gudrun hat einen dringenden Appell. Oh mein Gott! Ich mochte Frau TV wirklich immer sehr, sehr gerne, aber was hier in letzter Zeit läuft, ist unfassbar. Merkt ihr gar nicht, dass mit eurer Sichtweise und Beiträgen ihr Frauen aus einer extremen Ecke unterstützt und die Frauen, die euch wirklich brauchen, vernachlässigt? Ein guter Einwand, liebe Gudrun. Das Grundbedürfnis der gewöhnlichen Wald- und Wiesenfrau sind nun einmal Videos über die neueste Blitzdiät. Frauenextremismus ist ein Randphänomen und sollte daher in den Medien auch entsprechend behandelt werden. Die liebe Julia hat noch einen Erfahrungsbericht für uns. Im Supermarkt bei mir um die Ecke arbeitet eine Frau, die sich nicht rasiert, unter den Achseln. Und dann sitzt sie da im Spaghetti-Top und ihr laufen Schweißtropfen über die Haare. Da könnte ich so kotzen, das ist echt ekelhaft. Wenn 2 Kassen auf sind, gehe ich immer zu einem anderen. Dieser pfiffige Lifehack von Julia zeigt, selbst ist die Frau. Und damit zurück ins Studio.